Erster, ich bin ein Apostel von Jesus Christus, weil Gott es so wollte, um das versprochene Leben bekannt zu machen. Zweiter, ich schreibe an Timotheus, mein geliebtes Kind, und wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott. Dritter, ich danke Gott, dem ich treu diene, während ich Tag und Nacht in meinen Gebeten an dich denke. Vierter, da ich mich an deine Tränen erinnere, möchte ich dich bald wiedersehen, damit ich wieder froh bin. Fünfter, ich erinnere mich an deinen ehrlichen Glauben, den schon deine Großmutter und Mutter hatten. Sechster, deshalb erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes in dir lebendig zu halten. Siebter, Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Achter, schäme dich nicht für unseren Herrn, sondern leide mit mir für das Evangelium durch Gottes Kraft. Neunter, er hat uns gerettet und heilig berufen, was nicht wegen unserer Taten, sondern nach seinem Plan geschah. Zehnter, Jesus Christus ist erschienen, hat den Tod besiegt und uns durch das Evangelium das Leben gezeigt. Elfter, für diese Botschaft wurde ich als Verkünder, Apostel und Lehrer eingesetzt. Zwölfter, obwohl ich deshalb leiden muss, schäme ich mich nicht, weil ich weiß, dass Gott das mir Anvertraute bewahrt. 13. Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir im Glauben und in der Liebe gehört hast. 14. Schütze die wertvolle Botschaft mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns lebt. 15. Du weißt, dass sich fast alle in Asien von mir abgewendet haben, auch Phygelus und Hermogenes. 16. Möge der Herr der Familie von Vanesiphorus Barmherzigkeit zeigen, weil er mich oft ermutigt hat. 17. Als er nach Rom kam, suchte er mich überall sehr fleißig, bis er mich schließlich fand. 18. Der Herr möge ihm am Tag des Gerichts Gnade schenken, denn er hat mir in Ephesus sehr geholfen.